Abschnitt 24 aus 13 Linden von Friedrich Wilhelm Weber. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Heimkehr. Erstens. Und die Frühlingswetter waren längst verhallt, die grünen Wogen und der Staub des Roggenfeldes längst verweht und längst verflogen. Schatten suchten Hirt und Herde auf des Ackers Ehrenfülle, auf dem Blättermeer des Waldes ruhte sommerliche Stille. Nur das Heimchen sang im Grase, und der Bach durch Schilf und Steine, und die Rose glüht im Garten, und der Ginster blüht am Rheine. Und vorbei an Rhein und Garten, und hinunter Bach und Wiese, ritt ein Trupp von Sachsenmännern, mancher Stumpf und mancher Riese. Diethelm sprach: Dort liegt das Kloster, edler Rab, wir sind zur Stelle, unsere Tiere müd und durstig, wittern schon die Weserwelle. In das Tor von 13 Linden zogen ein die muntern Knappen, Habichtshöfer, grüne Sträuße nickten an den Lederkappen. Allen vor der Eschenburger, ei, wie war sein Blick so heiter, ei, wie ließ den Normann tanzen, jugendfrisch der graue Reiter. Herzlich grüßten Abt und Prior, nach Gebühr die Gäste alle, Rab und Diethelm folgten beiden in des Remters kühle Halle. Sprach der greise Eschenburger, nickend, mit vergnügter Miene: Prüft ihr Herrn, ob, was ich bringe, nicht ein Botenbrot verdiene? Doch zuvörderst ruft den Falken, denn was ich zu melden habe, zielt auf ihn zumeist, nicht immer Unheil kretzt der alte Rabe. Elmar trat herein und stutzte, freudig halb und halb verlegen. Diethelm, Tränen in den Augen, stürzte jubelnd ihm entgegen. O, du bist es, o, wie lange, Rab dazwischen, immer kühle, Hausverwalter, heut Geschäfte, morgen Schwatz und Zartgefühle. Elmar, hier die Hand, mein Knabe, deine Unschuld ward erwiesen. Wie? Das später, jetzt das eine, du bist frei, Gott sei gepriesen. Himmelsmächte, rief der Falke, frei der Acht und los des Bannes, frei, ich frei, und schluchzend sank er an die Brust des treuen Mannes. Rab darauf: Ich ritt nach Aachen, Ludwig, so gerecht als gnädig, hörte mich und unverzüglich sprach er aller Schuld dich ledig. Hier sein Brief mit Hand und Siegel, stellt dich in Besitz und Ehren, sonder Last, bis auf den Zehnten, den die Klosterherrn begehren. Lächelnd sprach der Abt: Die Garbe macht die Heiligen euch huldig, dass ihr nicht im Himmelreiche braucht zu stehen, drum zahlt geduldig. Dann der Prior: Habt ihr Kunde, wie dem Falschen es ergangen, Gero, seit die kecken Weiber schimpflich aus dem Gau ihn sangen? Rab darauf: Er kroch ins Dunkle, an der Maas auf seinen Kutten, käm er zu der Pfalz, ihn würden Knecht und Küchenmagd verspotten. Diethelm sprach: Wohl spürt er wenig Lust, zu uns zurückzukehren, schlecht erbaut von Katlars Weise, ungenetzt den Bart zu scheren. Sagte Rab: Der fromme König zürnt ihm schwer, und ein Verbrechen, ausgeübt auf Königsnamen, will er unnachsichtig rächen. Euch, ihr Väter, weil ihr Holdes tatet, wo durch einen Argen seinen Sendling Leid geschehen, mag sein Königsdank nicht kargen. Wie er gütig euch bedachte, wird dies Schreiben euch besagen. Säumt nicht, würd'ge Abt, die Schenkung ins Registrum einzutragen. Sprach Varin: Mag Gott ihm lohnen, unser Tun war unser Müssen. Tröstlich ist es, diese Zellen in des Herrschers Huld zu wissen. Rab fuhr fort: Des heil'gen Vitus ihr'sche Reste ließ er fassen, reich in Gold, ein köstlich Heiltum, und ihr dürft es holen lassen. Drauf der Abt sich tief verneigend, Klimpf und Gunst sind starke Stützen, doch wie Felsen unsere Mauern, wenn die Heiligen sie schützen. Sagt Raab, gedenkt der Boten, aber Falk, du schweigst, mein Junge, auf der Dingstatt Sturm und Wetter, heute ohne Lung und Zunge? Still, wir kennen uns, nun weiter, war bei Hofe ein Geraune, dies und jenes, doch bei Hofe, gehn und kommen Lust und Laune. Zwar von Bodo, unserm Grafen, sprach man Gutes, viel und Schönes, doch verstimmt und unzufrieden sei man über dies und jenes. Müder Mann, der 70 Jahre durch die schlimme Welt gegangen, dürfe nach dem Ruhesessel hinterm Feuerherd verlangen. Und ein Jüngerer, wohl ein Sachse, könn auf seinem Stuhle sitzen, und, wem Unrecht widerfahren, werde Recht am besten schützen. Dunkle Rede, deine Sache, Elmar, ist es, sie zu lichten, nun noch dies, von Bodingtorpe, hab ich Trübes zu berichten. Denn der Graf ist krank und sehnlich, wünscht und bangt er, dich zu sehen, dich und euch, ehrwürdge Väter, bald, sobald es mag geschehen. Und die Tochter grüßt den Falken, hart bedrängt von neuen Sorgen, will der Abt uns Herberg gönnen, für die Nacht, so ziehen wir morgen. Und nun sagt ich, was ich musste, und nun reicht mir eure Hände, Gott sei Dank des alten Raben, Reisefahrt nahm gutes Ende. Gott sei Dank und euch und allen, sagte Elmar, die dem wunden, bannbestrickten Wahn befangnen, treu und stark zur Seite stunden. Zwiefach habt ihr mich gerettet, Rab darein, nur keine Rührung, übel schickt sie sich zu meiner Hungerregung, Durstverspürung. Drauf der Abt, die Schüsseln dampfen, tretet her zu euren Plätzen, was der Kost an Würze mangelt, mag der gute Met ersetzen. Und die Klosterbrüder alle schritten schweigsam in den Remter, alle größten, drei, die jüngsten, pflegten sorglich ihrer Ämter. Eilrad setzte Krug und Teller, Bernhard segnete die Spende, Biso las, derweil man speiste, einen Abschnitt der Legende. Sprach der Abt am Schluss des Mahles, seht, wo man euch Besseres biete, dankt dem Herrn, der Herr ist freundlich, ewig währet seine Güte. Drauf der Falk, mein guter Diethelm, graut dir nicht vor Mönch und Priester, deucht dir nicht, dem Ungetauften, Klosterluft zu dick und düster? Diethelm lachte, Falk bedenke, was ich, zwar verblümterweise, zu dir sprach, da dich der Sänger schier verführt zur Nordlandsreise. Als dich Menschen falsch gerichtet, ich und Fulk, wir beide grollten mit den Göttern, weil die Götter dir und uns nicht helfen wollten. Ich und Fulk, wir sannen weiter in den langen Winternächten und vermeinten, dass die Armen wohl zu helfen nicht vermöchten. Und mit Wägen, Überlegen, ob zu traun dem Gott der Christen, kamen wir zum Ziel und dachten, dass wir uns bedenken müssten. Und wir dachten immer schärfer, ich und Fulk, die dümmsten Tröpfe sind wir nicht, und schweren Mutes rieben wir die kreisen Köpfe. Doch seitdem die alte Trude von uns ging, sie war verschwunden wie der Wind im Wald, und nirgend ließ sich eine Spur erkunden. Auch der Schalk, der wilde Eggi, war davon, du kennst den Rangen, tags zuvor der kleinen Eiga gab er Gurt und Silberspangen. Andern Morgens fand der Meister einen Armring, schwer und golden, auf dem Amboss, seltsam fremdes Schmiedewerk der klugen Holden. Seit dem Tag, von uns und andern, war es wie ein Bann gewichen, und wir wurden Christenleute, eh ein halber Mond verstrichen. Godogar, der krause Otter, echter Sachse, denn er weinte, ob vor Rührung, ob vor Ärger, niemand wußte, wie er's meinte. Werinhard, die breiten Hände, weißt du, die so leicht sich ballten, er besah sie selbst verwundert, als sie lernten, sich zu falten. Teudebert, der rote Bauer, war's, der sich am längsten wehrte, doch er kam, die grimme Katla starb vor Wut, als sie es hörte. Und am Eschenberg ein Siedler, jüngst aus Fuld im Gau der Hessen, angelangt ein frommer Hühne, hat den Taufrock uns gemessen. Markwart drauf, ihr beiden Männer, du und Fulk, ihr gabt euch Mühe, und nach Bodingtor bereiten morgen wir in aller Frühe. Und nach Bodingtor bereiten morgen wir zu guter Stunde, denn der Graf bedarf des Trostes und des Freundes Hildegunde. Zweitens. Tiefer Wald, von Stamm zu Stamme, wob die Dämmerung graue Fäden, und die Bäume und die Tiere wechselten geheime Reden. Sprach der Gimpel, sehr erfreulich, sind mir abends die Berichte, wohlgesetzte, kluge Worte aus der Welt- und Waldgeschichte. Sprach die Drossel, wenig Gutes hörst du heut, so nicht die Krähe Liebes meldet von den Früchten ihrer höchst beglückten Ehe. Drauf die Krähe, danke, danke, meine Mädchen, meine Knaben, sie gedeihen und werden schwärzer Tag für Tag zum Neid des Raben. Doch der Rabe schloss die Augen, wiegte seinen Kopf bedächtlich, stellte breiter seine Füße, kröpfte sich und schwieg verächtlich. Sprach der Stieglitz, öd und einsam ist es jetzt im weiten Walde, seit nicht mehr das Horn des Falken lustig klingt an grüner Halde. Sprach der Reiher, schlecht behagte mir sein Blasen und sein Beizen, zwar dein dünnes Federwämschen kann den Weidmann wenig reizen. Drauf die Elster, Rab der Alte, ritt ins Wesertal hinunter, sonst so grimmig und so grämlich, schien er heut vergnügt und munter. Drauf die Amsel, ihm zur Seite, hab ich Zöfer, kecke Knappen, und der dicke Hausverwalter Diethelm auf dem breiten Rappen. Sprach der Dachs, nach 13 Linden ging die Fahrt, ich kann's euch sagen, dieses weiß ich, auch noch andres, so daselbst sich zugetragen. Füchslein Kreinde, Wohlehrwürden, Bruder Graurock selbst im Kloster, weiß Bescheid von Klostersachen, still, Oremus, Paternoster. Und der Falk, er ließ sich taufen, sagten jüngst mir Wandersleute, dächt ich, dass es morgen nützte, taufen ließ ich mich noch heute. Dieses weiß ich, auch noch andres, Diethelm auf dem fetten Fohlen, Rab der Alte und die Bursche ritten, um ihn heimzuholen. Ahorn sprach, man raunt im Winter, dass er nah am Tod gewesen, und durch schwarze Kunst, will sagen, durch der Mönche Kunst genesen. Dunkle Dinge kenn ich besser als ein Ahorn, sprach die Mistel, half die Trude nicht, er schliefe unter Natterkopf und Distel. Drauf der Markulf, staunen muß ich, dass sie schied vom blauen Grunde, als sie ging, der braune Kobold sprang voraus mit ihrem Hunde. Rabe sprach, bei ihr, einäugig, schritt ein felsenfarbner Kämpe, hühnenhoch im blauen Mantel und im Hut mit breiter Krempe. Wer er war, befragt die Krähe, sie ist klug und wird ihn kennen. Zwei von meinen Vettern gibt es, die sich niemals von ihm trennen. Sprach der Bär, am Habichtshöfer kommt er, werd ich Rache nehmen, denn er schlug den Stolz des Waldes, Wigbert, meinen großen Öhmen. Rasch sich kugelnd sprach der Igel, statt der Rache möcht ich bitten, nehmt euch selbst in Acht, der Falke ist ein Mann von eignen Sitten. Drauf der Wolf, auch meinem Volke, tat er weh mit scharfen Streichen, bleibt er mir von Kleid und Kragen, zausen mag er meinesgleichen. iss und beiß die Nebenesser, ist der Grundsatz, den ich übe, und ich lernt ihn bei den Menschen, und dort heißt er Nächstenliebe. Fichte sprach, vom Falken rauschte mir der Wind, mein Spielgeselle, wandeln sah er ihm im Garten, grübeln in der Klosterzelle. Sprach der Specht, geheime Runen les ich zwischen Holz und Rinde, jeder liest sie nicht, ich sagte, dass er bald den Heimweg finde. Sprach die Eiche, kommt er wieder, meine Ahne lässt er hauen, sieh, die große, Gottgeweihte, eine Kirche draus zu bauen. Drauf der Fink, das Kreuz darunter find ich stets im Frührotschimmer, neu geschmückt mit frischen Blumen, wer sie bringt, verrat ich nimmer. Sang die Nachtigall, und eine, die ich liebe, wickt ich immer, mit den schönsten meiner Lieder, wie sie heißt, verrat ich nimmer. Stille wurd es, durch die Birke ging ein Schauern und ein Wehen, leise, leise wie im Traume, doch es war nicht zu verstehen. Und in dunkler Felsenritze barg der Uhu sich, der Braune, struppig heute wie ein Dornbusch und verdrießlich böser Laune. Nahmst du nun das Christenwasser, wirrer Träumer, Christ und Heide, Gottesknechte, Götterknechte, blöde Toren sind sie beide. Weiland rief der Sklavenkönig, kämpfend mit den Romoliten, keine Götter sind dort oben und deshalb kein Recht hienieden. Und deshalb zu Schutz und Trutze brauche jeder seine Waffen und deshalb, ihr Kleingebliebenen, habt ihr Recht, euch Recht zu schaffen. Spartacus, mit Lorbeerreisern sei dein Denkerhaupt umwoben, deine Freiheitsbotschaft lautet, keine Götter sind dort oben. Glaubensballast aufzuachseln, Sand im Sack, verdrießt den Weisen, mit dem leichtesten Gepäcke lässt am leichtesten sich reißen. Mit dem leichtesten Gepäcke, frisch und frech am Hut die Feder, allererst ein lustig Leben, wie er sterbe, sehe jeder. Glauben? Wahn und blaue Dinge. Ich, der Uhu, glaub ausschließlich an mich selbst, die Selbstverehrung, deucht mir weise, weil er sprießlich. Ich, der Uhu, Ober-Uhu, ich, der Denker, seh die Zeichen großer Zeit, wo meine Lehre siegt und herrscht in allen Reichen. Wenn erst meine Essen schwelen, wenn erst meine Schlöte rauchen, Wald an Wald und Erd und Himmel rings in Dampf und Brodem tauchen. Wenn erst meine Mühlen mahlen, meine Hämmer, wenn sie hämmern, wird die Götterdämmerung kommen und das Göttliche verdämmern. Glauben ist das Kind der Feigheit, doch beherztere Geschlechter, düstre Zweifelshelden, werben um des Teufels stolze Töchter. Glück zur Brut, die Kreuzzerbrecher, brechen auch die Königskronen, und der Rauch verkohlter Tempel wirbelt auf verbrannten Thronen. Ja, da sind sie, Muspelsöhne, reitet zu, ihr wilden Reiter, zwar der Aufschwung, den ich meine, liegt noch ein Jahrtausend weiter. Gebet acht, ihr kleinen Eulchen, werdet klug und lauscht dem Alten, ich, der Uhu, Ober-Uhu, seh die Dinge sich gestalten. Kleine Eulchen, euch zum Nutzen, wachst und wartet noch ein Weilchen, hurtig flattert ein Jahrtausend, werdet Eulen, kleine Eulchen. Hurtig flattert ein Jahrtausend, seid ihr stark und klug geworden, geb ich euch ein großes Erbe, all den Süden, all den Norden. Kratzt euch drum, der schärfsten Klaue wird das beste Stück zuteile. Jene Welt ist für die Katze, diese Welt gehört der Eule. Drittens. Sprach der Abt, so oft ich reite durch den Wald in Sommertagen, regt sich traumhaft im Gemüte längst entwöhntes Wohlbehagen. Schattenkühle, Tempelstille, kaum ein Wispeln in den Zweigen, duftger Hauch aus Moos und Binsen, alles ist so hold und eigen. Und die Gabelweih dort oben, Elmar, halt dich straff im Bügel, deine Stute, fast zu lustig, schäumt und drängt in Zaum und Zügel. Diethelm drauf, der Klostergerste, hat sie lang und satt gegessen. Still, Gerswinder, wilde Docke, auch daheim wird gut gemessen. Doch mit Gunst, ihr Buchgelehrten, frommen Herrn, ich muß erstaunen, seh ich euch die Hengste tummeln, hier den Fuchs und dort den Braunen. Drauf warin, im Psalter fingert mancher, der in Jugendtagen durch die Welt auf Rossesrücken Sturmgewand und Schwert getragen. Marquard sprach, zu einem Kranken geht die Fahrt zu ernsten Dingen, sonst, wie wird aus knappen Kehlen herrlich hier ein Stabreim klingen. Einer von den freudig Frischen, die man sang vor vielen Jahren, als noch zwischen Rhein und Elbe Wein die Berg und Täler waren. Rief der Kreise Eschenburger, Falk, gesegnet sei die Stunde, sieh, dort springt der falsche Bronnen, und du bist auf eignem Grunde. Falk, du bist auf eignem Boden, sieh, dort springt der falsche Bronnen, grüß die Mark, du hast dein teures Vätererbe neu gewonnen. Schweigsam war der Falk geritten, tief versenkt in ernstes Sinnen, heim, zu ihr, und eine Träne fühlt er auf die Wange rinnen. Heim zu ihr, die beiden Arme hätt um jeden Stamm erlegen, oh, er hätte Stein und Erde, Blatt und Blume küssen mögen. Und sein blondes Haupt entblößend, sprach er weich, vor 40 Wochen, als ich schied von dieser Stelle, war ich mutlos und gebrochen. Rettung kam dem Rettungslosen, unverdient, in Not und Schmerzen halfen mir, dem Weltverlassenen, Gott und gute Menschenherzen. Sprach der Abt, du halfst der Hülfe, hinter dir ein nächtlich Tosen, vor dir heitrer Morgenhimmel, Marquard sprach und rote Rosen. Wo der Weg sich trennt vom Wege, schwenkte Diethelm rechts zur Seite. Falk, geliebt es dir, ich führe heim zum Hof jetzt unsere Leute. Siehst du dort den neuen Giebel? Bodo baute seinen Erben einen Saal. Sich lässt er zimmern einen Sarg. Er liegt im Sterben. Viertens. Auf dem Hof zu Burgintorbe lastete ein dumpfes Schweigen. Stumm der Wind und stumm der Vogel in der Linde düstern Zweigen. Nur der Röhrborn rauscht und rauschte, fort und fort und schäumt und schäumte. Eiger kam mit ihrem Kruge, stellt ihn unter, träumt und träumte. Und der Krug floss lange über, und das Wasser schäumt und rauschte, rauscht und schäumte, und das Mädchen stand und stand, wie wenn es lauschte. In der Hand die wollene Mütze lief vom Herrenhaus zur Scheuer und zurück zum Herrenhause, wie betäubt der alte Meier. Hier wie dort in Stall und Schuppen schalt er säumig Mägd und Knechte, und geschah, was er befohlen, war es dennoch nicht das Rechte. Ahnt, du triebst den Schecken müde, Gerd, was stierst du so verdrossen? Friedebrand, wie dir geheißen, sahst du nach des Bischofs Rossen? Kleiner Eiger, schläfst du wieder? Hast du Schick und Dienst vergessen? Seit der braune Strolch entlaufen, bist du dumm und wie besessen. Eiger ballt ihr rundes Fäustchen, doch als ihr die Zähren rannen, lachte sie, und ohne Antwort flog sie mit dem Krug von dannen. Fort zum Saal, indes der bleiche Bote war hindurchgeschritten. Auf den Polstern lag ein Müder, hingestreckt der ausgeglitten. Schlaf umfing ihn weich und linde, nicht der Traumgequälte, bange, nein, der tiefe, friedenvolle, ungestörte, lange, lange. Ihm zu Häupten Hildegunde, vorgebeugt, wie wenn sie früge, ob es war, ob wirklich stockten, die geliebten Atemzüge. zuckte nicht die blaue Lippe, schien sich nicht die Brust zu dehnen. Stumm und tot und niedersinkend brach sie aus in bittre Tränen. Kniend bei dem Heimgegangenen rang der Bischof im Gebete. Baduard, der für des Freundes sel'ge Fahrt und Urständ flehte. Heut noch hat er milde Worte von der Welt, die quält und kränket, von der Welt, die sühnt und sänftigt, trostvoll ihm ins Herz versenket. Hat ihm dargereicht das letzte Liebesmahl, die Himmelsspeise und die wandermüden Füße ihm gesalbt zur letzten Reise. Draußen harrte auf die Sichel reicher Fluren goldne Spende, drinnen war die strenge, raue Schnitter Arbeit schon zu Ende. Und ein Falter flog am Laden, und die Sonne schien so heiter, und ihr Lichtstreif auf dem Estrich rückte langsam, langsam weiter. Plötzlich schrak empor die Jungfrau, in die Halle traten leise Elmar mit dem Eschenburger, Marquard und Varin, die Kreise. O, wie schoss der Kummerbleichen, jäh das Blut in Stirn und Wange. Elmar, er ist tot, er hoffte, o, er harrte dein so lange. Seht, o, seht, er würd'ge Väter, edler Rab, er hoffte immer. Elmar, als er sterben musste, rief er dich, doch kamst du nimmer. Elmar nahm die Hand des Toten und die ihre. Hildegunde, Leid war unser Los, und leidvoll ist des Wiedersehens Stunde. Sprach der Bischof, Tränen trocknen, glücklich wär gesät im Harme, denn in Freuden wird er ernten, Elmar, komm in meine Arme. Dir und euch, ihr frommen Brüder, hab ich wie mir aufgetragen, dieses Toten letzte Wünsche mit dem letzten Gruß zu sagen. Falk, so er durch menschlich Fehlen mitversah, was du gelitten, zeih ihn nicht, der stumme Schläfer lässt dich um Vergebung bitten. Abt Varin, gern hätt er selber euch gedankt, ich soll euch danken für die Bergung, für die Pflege eines Flüchtlings, eines Kranken. Euch für alles, guter Prior, was ihr Holdes an ihm übtet, und zumal, dass ihr ihn lehrtet, und zumeist, dass ihr ihn liebtet. Eins nur macht ihm hart das Scheiden, der Gedanke schwer zu fassen, dies sein Kind, sein teures Kleinod, in der Welt allein zu lassen. Nicht allein, sein teures Kleinod bat er mich mit seinem Segen, Elmar, so dein Herz im Ofen, an dein treues Herz zu legen. Und der Falk, die Arme breitend, du mein Bangen und Verlangen, Hilda, kommst du? Der Erlöste hielt die Weinende umfangen. Sprach der Bischof, Amen, Amen, auf die Knie sanken alle, Friedensgeister Gottes Engel schwebten durch die stille Halle. Ende von Abschnitt 24.